Das Mysterium des Gral. In meinem Buch »Das goldene Band« habe ich die Einweihung der SS als tantrisch beschrieben. Dass ihre Esoterik bis auf die Templer und das Mysterium des Gral zurückgeht, ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, sie wird damit bestätigt. Wir widmeten den Templern ein langes Kapitel in diesem Werk. Über das Mysterium des Gral wissen heutzutage nur sehr wenige etwas, besonders in Südamerika. Die Literatur darüber ist beinahe ganz verschwunden, ebenso wie jenes seltsame Objekt. Und dies, obwohl die Legende behauptet, es sei bei uns verborgen worden. Von allen Werken, die in den genannten Zyklus des Gral einbezogen wurden, ist das des Wolfram von Eschenbach für uns von grundlegender Bedeutung. Weil es von einem deutschen Minnesänger geschrieben wurde, erhielt es eine Tiefe, eine Dramatik und ein Mysterium, das allen anderen mangelt. Das zuerst darüber geschriebene Werk war das des Chrétien de Troyes, Parzival, ein französischer Roman aus dem bretonischen Zyklus des 12. Jahrhunderts und welches Chrétien nicht vollenden konnte, da er kurz vorher starb. Es wurde von einem anonymen Autor, von Fauchier de Denain und anderen im 13. Jahrhundert fertiggestellt. Der Name, den Wolfram von Eschenbach seinem bedeutenden Drama gab, ist Parzival. Wagner änderte die Schreibweise in seinem symphonischen Werk, eine persische Etymologie in Betracht ziehend. Er schrieb Parzival. Parsi bedeutet rein, fahl, närrisch. Parzival wäre also reiner Tor oder rein wie ein Tor. Die Etymologie, die wir für den Gral immer beachtet haben, ist die deutsche des Wolfram von Eschenbach, weil wir die Auffassung anerkennen, die er gebraucht, um das mysteriöse Objekt, einen Stein, zu beschreiben. Für Chrétien war es ein Kelch und er nennt ihn Gral mit 2 A. Für die Engländer ist es Grail und für den Spanier Grial. Daher, wenn der Gral einen Kelch oder etwas Ähnliches darstellt, gebrauchen wir immer den Ausdruck Grial. Doch wird es für uns hauptsächlich Gral heißen, wie es für Otto Rahn und für die SS war. Ein vom Himmel gefallener Stein. Vielleicht ein Stein von den Externsteinen. Auf jeden Fall von Hyperborea gekommen, wie jene Tafeln aus Oreikalkos, auf die die Atlanter ihr Gesetz, ihr Wissen, laut Platon graviert hatten und die vor dem Untergang gerettet wurden. Wolfram sagt, dass der Name Gral aus den Sternen gelesen worden ist. Wie könnten wir dann seine Schreibweise ändern? Er zeigt uns das Geheimnis seines Trobar Clus, den Schlüssel des Mysteriums. Gral ist ein Zeichen des Überganges und in der Schreibweise seines Namens, in der Zusammensetzung seiner Buchstaben, die außerdem Zahlen und auch Töne, Musik sein könnten, würde sich die Bedeutung eines Vorgefühls verbergen, etwas, das war und wieder sein wird. Ein Ursprung außerhalb der Sterne, ein Ausgangspunkt einer Konstellation in einem Zeichen des Tierkreises. Ich überlasse es anderen, die Entschlüsselung der Botschaft und des Geheimnisses zu ergründen. Auf jeden Fall und wie immer, wenn es sich um Deutsche handelt, wird es sich um einen Ausgang nach dem polaren Norden, nach Hyperborea handeln und auch zu einem göttlichen und himmlischen Ursprung der Rasse der Arier, der zweimal Geborenen. Zu einer Sippe göttlichen Ursprungs, die Dynastie des Gral. Wolfram von Eschenbach bezeichnet sich selbst als Minnesänger. Die Minne, sagt er, ist weder schön noch gut. Die wahre Minne ist echte Treue. Der Ursprung der deutschen Minne ist unbekannt. Sie bedeutet Liebe, so etwas wie Liebesgabe. Die ältesten Minnesänger kannten den Einfluss der Troubadoure von Okzitanien, der Provenzalen, nicht. In Wahrheit könnte man sagen, dass sie mit dem westgotischen Volk und mit den Barden in den Süden gebracht wurde. Die Vates, die Poeten, waren Astrologen, Seher und Ärzte wie die Druiden. Diese Barden wurden Trobere in Provenza genannt. Troubadour, Erfinder, Finder. Der Druide war so etwas wie der hinduistische Rishi, ein Seher, der in direkter Form sieht. Druide kommt von Trohid, Denker, Seher, ebenso aus dem griechischen Drüs und dem gälischen Dru, das Steineiche heißen soll, der heilige Baum der Arier. Esoterisch wird behauptet, dass Deutschland von Druidland stammen soll. Auch wir fragen uns heute noch, wer waren die Druiden? Sie verehrten die Steineiche. Es fällt uns deshalb schwer zu glauben, dass sie zum weißen Verrat übergegangen sein sollen. Wenn sie in Zeiten ihres Niederganges obskure, blutige Opfer brachten, so lag dies vielleicht an ihrer Unterwanderung mit dem jüdischen Element aus dem Mittleren Orient, noch vor den Römern, die sich als Druiden ausgegeben hatten. Die ursprüngliche Volkszugehörigkeit der Druiden war die arische und ihre geistige Abstammung hyperboreisch. Einige der 12 arischen Stämme der Hebräischen, die sich geweigert hatten, den Pakt des Verrats mit Jehova zu unterschreiben, gingen nach Asien, danach nach England, wo sie sich den Druiden anschlossen. Dort werden dann die Juden versucht haben, in das druidische und keltische Element einzudringen. Man kann sagen, dass die Minne von Hyperborea stammt und man ihre genaue Bedeutung nicht kennt. Im Languedoc wird sie zur Mani der Katharer, während deren mysteriösen Festlichkeit Mani Sola. In Indien ist es die Mani der Sinn Mens, Mani, Minne, Liebe, sinnlich, wie es in meinem Buch El Ella erklärt wird. Möglicherweise hat Mani, Minne, auch eine Beziehung zur Rune Man. Auf jeden Fall ist die Liebe der Minne eine andere Liebe als die der Leidenschaft. Es ist eine geistige Liebe, die Liebe der Katharer. Minne ist Amor, ohne Tod, Unsterblichkeit, für diese Art Liebe ohne Liebe. Das ist orphisch, Liebeseinweihung. Liebe dagegen ist Amore, gewöhnliche physische, leibliche Liebe, Leidenschaft. Das Gegenteil der Minne ist niedere Minne. Hohe Minne ist reine Liebe, der Liebesdienst dieser Liebe ist der Minnedienst. Die hohe Liebe kann in eine Tiefe fallen, danach schwerlich wieder aufsteigen. Dieser Amor wurde dem Held von seiner Walküre gegeben. Es war die magische Liebe von Hyperborea. Die Frove, die Frau, gab sie ihm ein. Von daher Vouvresalde, Isolde-Insel. Die Walküre der von Flammen umgebenen Insel, Brunhild Kundalini. Die Minnesänger, die eingeweihten Sänger dieses Amor, waren deshalb die Söhne der Vouvresalde. Im Languedoc waren sie die Söhne der Belisena.